Dritter Teil. Politik. Der Fluch des Kampfes, den die Arier gegen das Judentum führen, ist, dass der Jude die Gegenmaßnahmen gegen seine Feinde trifft, ehe diese die Maßnahmen getroffen haben, dass aber diese seine Gegenmaßnahmen gemeiniglich darin bestehen, dass er die feindlichen Maßnahmen selber trifft. 19. Während das Mittelalter und die neuere Zeit bis zum Zeitalter der Aufklärung nichts anderes unter Politik verstand als die geheimbetriebenen, von Regent zu Regent gepflogenen Unterhandlungen und Verträge, Intrigen und verborgenen Manöver im Sinne eines Machiavelli, kann man auf dem Kontinent von einem öffentlichen politischen Leben wohl erst seit der Französischen Revolution sprechen, wo der Tiers-État, der dritte Stand, der nach Vertretern im öffentlichen Leben ungestüm begehrenden Bürgerschaft sich sein Recht über das öffentliche Wohl mitzuberaten erzwang. Die Schlagworte, die damals noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts unverdrossen allen sogenannten liberalen, bürgerlichen Bestrebungen voranwehten, wurden in der Französischen Revolution geprägt und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wurde die Parole, die auf lange Zeit hinaus auch das Auge des deutschen Idealisten in verschwommener Verklärung erglänzen ließ. Niemals dürfen wir aber vergessen, dass die Geheimbündler, welche schon damals alle Malkontenten im Lande zu vereinen wussten, die Freimaurer, es selber offen und sich dessen rühmend gestehen, dass sie die Revolution ins Leben gerufen hatten, deren sie allerdings nicht Herr zu bleiben vermochten, sie, die im Fortschreiten der entfesselten menschlichen Bestialität von Geistern, die sie gerufen hatten, auch selber der Vernichtung anheimgegeben wurden. Insoweit schon damals das Judentum größeren Anteil an dieser Bewegung hatte, lässt sich heute schwer feststellen. Anzunehmen ist jedenfalls, dass jene ideologischen Schlagworte, von den seit je planmäßig nach der Weltherrschaft in religiösem Fanatismus strebenden alttestamentarisch Gläubigen in Israel nie zu anderen als zu psychagogischen Zwecken in die Welt gesetzt und gehandhabt worden sind. Hören wir uns doch an, was die Weisen von Zion über diese schönen, menschheitsbeglückenden Phrasen zu verkünden wissen. Seite 83. Die Freiheit. Das Wort Freiheit stürzt die menschliche Gesellschaft in den Kampf gegen alle Gewalten, gegen jede Macht der göttlichen und natürlichen Weltordnung. Wenn wir erst auf dem Throne sitzen werden, dann werden wir dieses Wort aus dem Wortschatze der Menschheit vertilgen, weil es der Inbegriff der tierischen Kraft ist und die Massen auf die gleiche Stufe mit den blutgierigen Raubtieren stellt. Diese Raubtiere sind erst satt, wenn sie Blut genossen haben. Dann lassen sie sich leicht in Ketten legen. Gibt man ihnen aber kein Blut zu saufen, so schlafen sie nicht, sondern balgen sich. Und hören wir weiter, Seite 75. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Schon im Altertum ließen wir aus den Reihen des Volkes den Ruf erschallen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Selbst die verständigen und klugen Nichtjuden haben den inneren Widerspruch dieser Worte nicht erkannt. Sie haben sich nicht gesagt, dass es in der Natur keine Gleichheit, keine Freiheit geben kann. Die ganze Natur beruht auf der Ungleichheit der Kräfte, der Eigenschaften, der Besonderheiten. Und endlich Seite 105. Was ist Fortschritt im Sinne der jüdischen Logen? Jeder von Ihnen, meine Herren, weiß, dass mit den nebelhaften Versprechungen dieses Freisinnes der Weg zu den unsinnigen Träumen gepflastert ist, die jede Zucht und Ordnung in den Beziehungen der Menschen zueinander und zum Staat aufheben wollen. Der Fortschritt, oder richtiger gesagt, der Gedanke des Fortschrittes führt zur Lehre von der Gesetzlosigkeit, da er die bisherigen Abhängigkeitsverhältnisse der Menschen beseitigte, ohne sie von der Notwendigkeit einer neuen Unterordnung zu überzeugen. Alle sogenannten Fortschrittler sind Umstürzler, wenn auch nicht immer in ihren Taten, so doch mindestens in ihren Anschauungen. Jeder von ihnen jagt irgendwelchen Trugbildern der Freiheit nach und verfällt schließlich nur in Willkür, das heißt in grundsätzliche Verneinung der bestehenden Einrichtungen, nur um der lieben Verneinung willen. Wie anders, Wie neu wirkt doch das Bild des Juden in der Revolution, wenn wir diese geheimen Weisheitssätze der Eingeweihten mit dem leidenschaftlich hinreißenden Pathos vergleichen, das gerade Israel immer wieder allen revolutionären Phrasen in der Welt zu leihen wusste. Und wer das hier zitierte, mit in unserem Buche wiedergegebenen rabbinatischen Weisheitssprüchen zum Überflusse noch vergleicht, sollte der nicht wie vor einer plötzlich demaskierten, unerwartet grinsenden Fratze stehen, die ihm das Tun der ganzen Vergangenheit mit einem Schlage in völlig neuem Lichte erscheinen lässt? Der Spruch, die Revolution ist der Stern Judas, ist ja heute bereits Gemeingut aller antisemitischen Schriften geworden. Trotzdem aber dürfte es kaum einem dieser im Grunde doch harmlosen deutschen Theoretiker klar geworden sein, mit welcher furchtbaren Bewusstheit Zion zu allen Zeiten die Komödie fanatischer Begeisterung vor seinen ahnungslosen Wirtsvölkern schauspielerte, nur um mit dem einen Ziele, die herrliche Gelegenheit zu benutzen, die verhassten, unnahbaren Mächte zu zerstören und endlich selber auf jene Gipfel der Macht zu gelangen, von denen es jene Verhassten zu vertreiben hoffen konnte, unter der Vorspiegelung, die Macht an sich zerstören zu wollen. Wer aber das Symbol des beweglichen Geistes, die Kugelgestalt, sich recht vor Augen hält, der wird im Gleichnisse lebendig zu erfassen wissen, wie die Erschütterung des Untergrundes der Kugel Gelegenheit gibt, sobald das, was eben noch oben war, herabsinkt, geradezu gesetzmäßig die Kugel im schaukelnden Gefäße mit der emporschnellenden, eben noch unten gewesenen Seite hochzukommen. Und so wäre denn für den Aufstieg Judas zur Weltherrschaft das beste Bild jene Kugelgestalt, die bei jeder Erschütterung der Oberfläche in heftiges Rollen gerät, die höchsten Punkte erklimmt und bei dieser Bewegung immer mehr und mehr an Massen an die Oberfläche abgibt, kleiner und kleiner zusammenschrumpft, bis am Ende die ganze Oberfläche mit einer gleichmäßigen Oberschicht der abgelagerten beweglichen Geistes überzogen wäre und zum Schluss das Judentum als geschlossene Gestalt verschwinden würde, wohingegen die ganze Welt verjudet wäre. Dass bei dem gleichen Prozesse alles Leben, alle Selbstständigkeit und Selbstherrlichkeit des fassenden Geistes vernichtet wäre, wie grünende Keime unter alles überflutender Lavamasse, ist selbstverständliche Folge des Hochkommens allen beweglichen Geistes in der Welt und würde eben zu jener Mechanisierung des fassenden Geistes führen, die ja die geheime, seit Jahrhunderten unerkannt waltende Organisation der beweglichen Geister als herrlichstes Ziel inbrünstig ersehnt. Der Liberalismus mit seiner edelmütigen Gebärde allmenschlicher Gleichberechtigung und einer Freiheitsforderung, die bei Lichte besehen nichts anderes bezweckte, als die Kinder Israels in allen Bereichen menschlicher Entfaltung den Wirtsvölkern ebenbürtig zur Seite zu stellen und alsbald darauf überzuordnen, fand in Deutschland seine symbolische Verdichtung in der Freundschaft zwischen Lessing und Moses Mendelssohn, welchem Bündnis die Parabel von den drei Ringen, das heißt also die um rassenhafte Unterschiede unbekümmerte Auffassung rein religiöser Verschiedenart unter den Menschen verdankt ward. Es lag ganz im Geiste der uns als Charakter ohne Fantasie wohlbekannten norddeutschen Struktur, aus einer von fixatorischem Material unbeschwerten, logizistischen Erwägung jene Gleichberechtigung aller Menschen zu fordern, die namentlich das Hochkommen Israels auf geistigem Gebiete mit ungeahnter Schnelligkeit herbeiführte.